Kapitel 14. Im Guten nicht überheblich werden, sondern Gottes verborgene Gerichte bedenken. Erstens. Das Gericht über die Engel erfülle dich mit heiliger Furcht. Der Knecht. Herr, du lässt deine Gerichte wie Donner über mich dahinrollen. Mein Gebein ist von Furcht und Zittern befallen, und meine Seele erschauert gewaltig. Erschüttert stehe ich da und bedenke, dass die Himmel nicht rein sind vor deinem Angesichte, wenn du an den Engeln Sünde gefunden und ihrer nicht geschont hast. Was wird mit mir geschehen? Sterne sind vom Himmel gefallen, und ich Staub, was nehme ich mir heraus? Deren Werke lobenswert erschienen, stürzten in die Tiefe. Die das Brot der Engel aßen, sah ich die Treber der Schweine mit Behagen verzehren. Zweitens. Die Heiligkeit ist ohne Gnade Gottes nicht von Dauer. Es gibt keine Heiligkeit, wenn du, Herr, deine Hand zurückziehst. Keine Weisheit nützt, wenn du aufhörst, sie zu leiten. Keine Tapferkeit hilft, wenn du sie nicht mehr trägst. Keine Keuschheit ist gesichert, wenn du sie nicht behütest. Kein Achthaben auf sich selbst ist von Erfolg, wenn dein heiliges Auge nicht wacht. Sind wir uns selbst überlassen, dann sinken wir und gehen wir zugrunde. Suchst du uns aber heim, dann richten wir uns wieder auf und leben. Wir sind unbeständig, aber durch dich werden wir wieder stark. Wir sind lau, aber in dir fangen wir Feuer. Drittens. Was ist dann der Mensch ohne die Hilfe von oben? Wie niedrig und verächtlich muss ich von mir selbst denken. Wie nichtig muss ich mir vorkommen, was ich Gutes zu haben scheine. Wie tief, o Herr, muss ich mich deinen unergründlichen Gerichten unterwerfen, da ich finde, dass ich nichts anderes bin als nichts, als ein reines Nichts. Unermessliche Last, undurchschwimmbares Meer, wo ich von mir nichts entdecke, als nur ein Nichts. Wo wäre noch ein Schlupfwinkel für Ruhm? Wo noch Raum für Vertrauen auf eigene Tugend? Verschlungen ist alles eitle Rühmen im Abgrund deiner Gerichte, die über mich kommen. Was ist doch der Mensch vor deinen Augen? Rühmt sich etwa der Ton gegen seinen Töpfer? Jesaja 29,16. Kann der wohl mit hohlem Geschwätz so wichtig tun, dessen Herz in Wahrheit Gott unterworfen ist? Nicht die ganze Welt wird den zum Hochmut verleiten, den die Wahrheit überwunden hat. Das Lob aller Menschen genügt nicht, den zum Wanken zu bringen, der seine ganze Hoffnung auf Gott gegründet hat. Denn die da reden, sind alle nichts. Sie verschwinden mit dem Schalle ihrer Worte. Die Treue des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Psalm 117,2